Zum Sendebeginn kamen die Programme des sudetendeutschen Freiheitssenders nicht aus Moskau, sondern aus Ufa, der Hauptstadt Baschkiriens. Im Oktober 1941, als die deutschen Armeen auf Moskau vorstießen, waren die Redaktionen und Studios an den Ural verlegt worden, um bei einer drohenden Einnahme der sowjetischen Hauptstadt weiter senden zu können. Bis zum Frühjahr 1942 wurden die beiden täglichen Programme im Pionierpalast von Ufa produziert. Dann konnte der Sender sich wieder nach Moskau zurückziehen, wo er das Studio im Kominterngebäude im Rostokino nutzte. 1943 gab es bereits 4 Sendungen täglich, 1944 5 und die Sendezeiten wurden bis zu 40 Minuten und auch auf die Nachtstunden ausgedehnt. Da die Sendeanlagen weit weg von den Hörern im Sudetengebiet standen, kamen die Mittelwelle und die Langwelle nicht in Betracht. Die Verbreitung der Programme erfolgte deshalb über wechselnde Frequenzbänder auf der Kurzwelle, die auch über Tausende von Kilometern einen ordentlichen Empfang ermöglichte. Im Gegensatz zum Deutschen Reich gab es in der ehemaligen Tschechoslowakei genügend Radioapparate mit Kurzwellenteil. Allerdings galt für die Bewohner des sogenannten Protektorats das Abhörverbot genauso wie für die Deutschen. Um unter diesen Bedingungen Hörer zu gewinnen, die Leib und Leben beim Einschalten des sudetendeutschen Freiheitssenders riskierten, musste sich die Redaktion etwas einfallen lassen. Dazu gehörte es auch, Informationen zu liefern, die woanders nicht zu erhalten waren. Das war vor allem die Aufgabe von Leopold Grünwald. Der 1901 in Wien geborene Journalist, der 1939 über Polen in die Sowjetunion geflüchtet war, hatte die kommunistischen Parteien in Österreich und der Tschechoslowakei mitgegründet. Als Redakteur und seit November 1943 als Chefredakteur prägte er das Programm des sudetendeutschen Freiheitssenders. Woher bekam seine Redaktion die dafür nötigen Informationen? Erstens haben wir von der Roten Armee die Beutepost bekommen. Die bestand aus Zeitungen aus dem Reich, natürlich auch aus dem Sudetengebiet. Die bestand aus Briefen, die erbeuteten Briefe, der Feldbusbriefe der Soldaten an die Heimat und von der Heimat an die Soldaten, die uns ein gewisses Kolorit gegeben haben, wie es in Wirklichkeit aussieht. Das war die erste Informationsquelle. Eine weitere Informationsquelle war natürlich der Monitor. Das heißt, es war ein Dienst, den die Sowjetunion gehabt hat für alle Sender, die gearbeitet haben. Und ich war selbst tätig im Abhördienst. In Ufa war das sehr schwierig, weil dort sehr primitive Verhältnisse geherrscht haben. Da haben wir aber abgehört natürlich die deutschen Sender, die englischen Sender, BBC vor allem, amerikanische, Connecticut und Boston. Auch die sogenannten Schwarzsender im weiteren Verlauf, die vom BBC ins Leben gerufen wurden, Protektoratssender. Das war also ein Material, Informationsmaterial, das also nicht nur uns, sondern auch den anderen Sendern, zum Beispiel den deutschen Volkssender oder dem Sender Österreich zur Verfügung standen. Eine besonders wichtige Informationsquelle waren die Kriegsgefangenen. Sie konnten über die militärische Lage genauere Angaben machen, als sie in Moskau zu erhalten waren. Und sie kamen aus dem Sudetenland. Wir haben wiederholt die Kriegsgefangenenlager besucht, besonders jene, in welchen viele Sudetendeutsche waren. Es waren keine Verhöre, würde ich sagen, sondern mehr Gespräche. Und obwohl natürlich die Mehrheit im Anfang des Krieges durchaus überzeugt war, dass Hitler siegen wird und ganz fest gerechnet haben damit und daher auch keine großen Auskünfte gegeben haben, war das Verhältnis doch so, dass von, sagen wir, von mehr als 100 Befragten in einem Lager, im Lager Juja, doch 14 dann bereit waren, mit ihrem Namen ihre Angehörigen zu grüßen, damit sie informiert sind, dass sie in Kriegsgefangenschaft sich befinden. Das ging dann weiter. Im weiteren Verlauf sind es immer mehr geworden. Es kamen dann Kriegsgefangenen, die ja Antifaschisten waren. Ein Kriegsgefangener hat ausgesagt, dass ein bekannter Funktionär des Touristenverbandes Die Naturfreunde in Reichenberg verhaftet wurde mit 83 anderen und nach Auschwitz gekommen sind und auch bestätigt hat, dass der sudetendeutsche Sender gehört wird. Und so haben wir zum ersten Mal, eigentlich erst nach einigen Monaten, zur Kenntnis nehmen können, dass wir nicht ins Leere sprechen, sondern dass der Sender in der Heimat gehört wird.